Kundgabe 6057. Empfangen durch Bertha Dudder am 17.09.1954. Segen der Entgegennahme und Verbreitung. Ungeahnte Segnungen können euch Menschen erwachsen aus meinem Wort und dessen Verbreitung. Denn sowohl bei der Entgegennahme als auch in der Weitergabe werdet ihr von einem Kraftstrom berührt, weil ihr die Verbindung mit mir herstellt oder die Verbindung eurer Mitmenschen mit mir möglich macht, wofür euch auch mein Segen gewiss ist. Alle eure Bemühungen auf Erden zwecks Erreichung irdischer Güter wiegen nicht den Erfolg auf, den die Verbindung mit mir euch einträgt. Denn was ihr dabei empfanget, ist unvergänglich. Es ist ein Besitz, der allein von Wert ist für die Ewigkeit. So ihr mein Wort empfanget, verrichtet ihr eine geistige Tätigkeit. Ihr lenket eure Gedanken in geistige Sphären. Ihr weilet bei mir und haltet mir bittend eure geöffneten Hände entgegen, die ich nun fülle mit Gaben der Liebe. Und so ihr nun diese Gaben auch euren Mitmenschen darbietet, wirken meine Liebegaben schon an euch. Ihr erkennet sie als überaus wertvoll und wollet sie daher auch anderen zuleiten, weil in euch die Liebe entzündet ist. Wieder ist euer Streben geistig und wirket sich auch geistig aus, dass auch der Mitmensch die Verbindung mit mir herstellt und gleichfalls in den Segen meines Wortes kommt. Und diese Verbindungen von der Erde zu mir werden auch von unzähligen Seelen im jenseitigen Reich gespürt oder als Lichtschein bemerkt. Und nun treten auch diese in den Lichtkreis ein, und auch sie werden von dem Segen betroffen, denn sie verspüren einen Kraftstrom, der in ihnen ein stets größeres Verlangen nach meinem Wort auslöst. Denn sie verstehen genauso wie ihr Menschen den Sinn meines Wortes, und sie nehmen es weit begierlicher entgegen, um ihre Kraft zu vermehren. Es ist also die Verbreitung meines Wortes, nicht nur der Menschen auf Erden wegen, mein Wille, sondern es sollen auch die Seelen im Jenseits davon Kenntnis nehmen, weil auch sie Licht und Kraft benötigen, solange ihnen noch die Pforten zum Lichtreich verschlossen sind und sie Licht und Kraft gleichfalls meinem Wort entziehen können. Für diese Seelen bedeutet eine solche Vermittlung meines Wortes die einzige Möglichkeit zum Aufstieg, denn sie haben ohne dieses zu wenig Kraft, um Liebewerke verrichten zu können, was sie im Erdenleben jedoch leicht tun konnten mit Hilfe der Lebenskraft. Darum gehen die Menschen auf der Erde gleichgültig an dem Köstlichsten vorüber, weil sie ihre Lebenskraft überschätzen, jedoch falsch verwerten. Die Seelen im Jenseits aber sind unendlich dankbar für die Hilfe, die für sie mein Wort bedeutet. Und darum ist sowohl das Empfangen als auch das Verbreiten meines Wortes von unfassbarem Segen für alle. Denn immer wird die Kraft meines Wortes spürbar sein. Und immer werden sich Seelen finden, die dankbar sind für diese Zuwendung. Und diese werden ihrerseits wieder weitergeben, was sie empfangen haben. Und also wird auch im jenseitigen Reich eine erlösende Tätigkeit einsetzen, wo einmal die Kraft meines Wortes empfunden wurde, weil mein Wort Liebe erweckt und die Liebe immer bereit ist, Hilfe zu leisten, auf Erden wie auch im jenseitigen Reich. Amen.